zugegeben, Kobolde haben nun mal keinen Sinn für Ordnung und der Pumuckl schon gar nicht. Aber es muss auch gesagt werden, dass der kleine Wicht auch nicht so recht weiß, wohin mit seinem Krimskrams. Deshalb kam der Meister Eder auf den Gedanken, dem Kobold eine kleine Kommode zu schreinern. Der Pumuckl war hell begeistert, weniger von der Ordnung, der die Kommode dienen soll, als vielmehr von der Vorstellung, etwas Eigenes in klein zu bekommen, was die Menschen in groß haben. Und eine Schublade muss es haben und noch eine Schublade und dann muss es noch eine Türe haben und noch eine Türe und ein Fach muss es auch haben und noch ein Fach und ein Dach muss es... Nein, natürlich kein Dach, sondern weißt du sowas, also sowas, wo man was drauflegen kann. Ja, das müsste es schon haben. Ja, es wird natürlich eine richtige Kommode. Ne? Das muss ja viel richtiger werden wie eine richtige Kommode. Mhm. Das muss ja eine Pumuckl-Kommode werden. So, weißt du, wo alles reinkommt? Sägespäne, Hebekräne, Wasserhähne, Zukunftspläne, Lockensträhne. Mhm. Ja. Also das wird eine Ordnung sein, eine ganz unglaubliche Ordnung werden. Ja, hoffen wir es einmal. Unglaublich. Ja, hoffen wir es jedenfalls. Ja. Jetzt gib Obacht. Jetzt mache ich ja mal eine Zeichnung von der Kommoden. Ja. Und zwar gleich richtig im Maßstab. Eine Zeichnung im Maßstab? Nein, Maßstab. Ich dachte schon, du willst sie in Bier hineinschmeißen. Nein. Also kann man denn in einen Maßstab überhaupt etwas hineinzeichnen? Nein, nicht. Im Maßstab, das heißt, man zeichnet es in der Größe, wie es in Wirklichkeit werden soll. Genauso groß. Ach so, also pass auf, in Wirklichkeit muss es so groß werden wie, sagen wir mal, wie ein Blumentopf. Nur nicht so rund vielleicht. Na, so rund nicht, also so ungefähr. Ja, dass du halt überall gut hinkommst. Ja, ne? Dass ich überall gut hinkomme. Sonst wird nur alles neingeschmissen und nix ist mit der Ordnung. Nein, nix, schmeißen, legen. Legen, alles schön kunterbunt hineinlegen und dann die Schublade zumachen, so. Und hoxiboxi, Ordnung ist gezaubert. Überhaupt, wird es eine Zauberkommode, weißt du, weil alles verschwindet, alles ist wieder da Nicht alles, gell? Nur deine Sachen. Meine Sachen bleiben in meiner Schublade. Ja. Also, wie viele Schubladen machen wir denn da? Ja, wir machen ungefähr vielleicht 37, 14 Schubladen. Nein, das ist viel. Sagen wir vier links. Ja. Und rechts zwei Türen. Ja, und davor einen Tisch und einen Stuhl. Ja, okay, das hat doch nichts mit der Kommode zu tun. Doch. Vor deiner Kommode steht auch ein Tisch und noch dazu ein Stuhl. Ja, davor. Ja. Aber doch nicht in der Kommode drin. Also, dann machst du meinen Tisch und meinen Stuhl eben in die Kommode hinein. Geh, red doch nicht so einen Schmarrn. Das ist doch ein Unsinn. Das ist doch kein Unsinn, das ist Sinn. Wenn Tisch und Stuhl in der Kommode ist, weißt du, dann sieht man dies ja auch nicht. Dann sind sie gleich aufgeräumt. Nicht? Also, dann sind sie hoxiboxi weggezaubert. Hoxiboxi. Herausgezaubert. Ja. Weggezaubert wie Unordnung. Weißt du, einfach. Da brauchst du keinen Tisch und keinen Stuhl. Wieso? Weil jede Kanten und jede Leisten ist für dich ein Stuhl. Auf jedes Holzklötzerl kannst du doch draufsetzen, oder? Ja, du kannst dich ja auch auf Holzklötze setzen und tust es nicht. Du setzt dich auch nicht auf eine Kante, obwohl du es könntest. Ich bin ja ein alter Mann, nicht? Sogar Kinder setzen sich auf Stühle, jawohl. Ja, du kannst dich ja auch auf einen Stuhl setzen. Ich will aber einen eigenen haben. Einen Kommodenstuhl will ich haben. Oder einen Kommodentisch. Okay. Wenn du mir keinen Stuhl machst, dann ziehe ich eben die Schublade heraus und drehe sie um und setze mich drauf und dann hab ich meinen Stuhl. Jawohl. Und du, wenn du mir keinen Kommodentisch machst, Da bringst du mich auf was. Was? Wir machen eine Schublade so, dass man es rausziehen kann, ohne dass sie rausfällt. Und auf die Schubladen, da kannst du dich setzen. Aber man kann sich doch auf keine herausgezogene Schublade setzen, weil man doch dann hineinfällt. Und dann macht jemand die Schublade zu und dann bin ich in der Kommode man kann doch ein Brettel über die Schubladen hinmachen, mit einem Scharnier, sodass man das Brettel hochklappen kann. Ja, wenn man was aus der Schublade rausholen muss und drauf liegen lassen kann, wenn man sich draufsetzt. Nein, das muss eine untere Schublade sein, gerade in der Sitzhöhe. Weil in der Sitzhöhe kann man sich ja am meisten scharnieren. Ja. Das aber ich will auch einen Tisch haben. Ja, einen das Tisch. Ist auch kein Problem. Platten, die man rausziehen kann aus der Kommode. Ja, das machen wir. Das wird die erste Tischstuhl-Zauberkommode. Ja. Man braucht nur anziehen, hat man was zum Sitzen und den Tisch davor und nur reinschieben, dann ist alles wieder verschwunden, ja? Ist das nix? Da hast du mir wirklich auf eine gute Idee gebracht. Ja, das, das machen wir. Ja, das machen wir. Weil es ist ja so, ich habe ja nur gute Ideen. Schließlich bin ich ja ein Kobold, nicht? Oder ich bin, glaube ich, sogar ein Kommoden-Kobold. Ein kommender Kommoder-Kommoden-Kobold. Oder ab. Kürzt ein Komm. Ist schon recht. Komm, ja. Kobold. Ja. Komm, fang an. Aber gleich auf der Stelle. Komm, auf der Stelle. Ja, schon. Ja. Aber das muss man ganz genau durchdenken. Das muss durchdacht werden. Ja, versuch das mal mit deinem Kopf. Und der Meister Eder hat getüftelt und gerechnet. Und wirklich, die Kommode ließ sich mit herausziehbarem Tisch und Schubladenstuhl machen. Es war eine verzwickte Arbeit. Aber als es fertig war, das Kommoderl, war es richtig ein kleines Wunderwerk. Und das Ganze war auch noch so bunt und lustig angemalt, dass nicht nur dem Pumuckl, sondern auch dem Meister Eder das Herz vor Vergnügen hüpfte. Und da stand dann die kleine Kommode das erste Mal neben dem Pumuckl-Bett fertig zum Einräumen. Nein, noch nicht einräumen. Ich muss jetzt erst hinausziehen und hineinziehen, also die erste Schublade und dann... Jetzt halt mal, Pumuckl. Da muss ich dir noch was zeigen. Ja. Jetzt schau her. Aus der Sitzschublade da kann man was hochstellen. Ja. So, siehst du es? Und da hast du sogar eine Lehne. Ui, eine Lehne, an der ich lehne. Lehne, also ja. Also ich will nur noch lehnen und vor Freude stöhnen. Und unter dem, da kann man noch was nicht tun. Ja. Da zum Beispiel, den Schusser da, den kann man nicht tun. Also, ich weiß ja gar nicht, was das ist. Stuhl heraus, Tisch heraus, Stuhl hinein, Tisch hinein. Das ist fein, wunderbar. Du, hab ich nicht gesagt, dass man Tisch und Stuhl in der Kommode machen kann? Ja, klar, das muss ich zugeben. Das ist deine Idee. Ja, das ist meine Idee. So groß wie ein See, so weiß wie der Schnee. So weise wie der Schnee. Der Schnee kann doch nicht weise sein. Wieso, der kann doch... Also gut, von mir aus, du hast recht, Idee ist ein dummes Wort, auf das sich gar nichts Gescheites reimt. Ja, die Juchee vielleicht, nicht? Ja, meine Idee, Jucha und Juchee. Grüß Gott. Grüß Gott, nein, bin ich jetzt erschrocken, ich hab Sie gar nicht kommen sehen. Sind Sie der Herr Eder? Ja, Eder. Gruber ist mein Name. Grüß Gott. Sie sind mir als Spezialist für Reparaturen an Stilmöbeln. So. Also ich meine, echte alte Möbel, gell, empfohlen worden. Naja, Spezialist. Ich mach ab und zu sowas, nicht? Naja, jedenfalls. Was haben Sie denn da Entzückendes? Nix weiter. Das ist bloß, was ich mir halt so ausgedacht hab, nicht? Ach, ein Modell wohl? Ja. Also das ist ja reizend. Oh, da geht ja die Schublade von allein auf. Nein, nicht ganz von allein. Die Schublade ist gerade so rausgerutscht. Ja, und was ist da in der Schublade? Bloß ein Schusser. Nein, ich meine diese kleinen Brettchen. Naja, wenn man die Bretter dann aufklappt, dann wird aus der Schublade ein Stuhl. Ach. Und wenn man da anzieht... Nachher hat man gleich einen Tisch dazu. Und wenn man das Ganze nicht mehr braucht, ist alles verschwunden. Ah, das ist ja eine fabelhafte Sache. So. Ist das Ihre Idee? Ja, mei. Ich hab's halt einmal probiert, ob sowas geht. Ne? Also das ist ja eine Erfindung. Das ist ja Gold wert. Sieh, das ist genau das, was man in einem Kinderzimmer braucht. Das ist einfach großartig. So. Ist das schon für jemand im Auftrag angefertigt? Nein, das ist bloß für mich. Da könntet Sie doch viel Geld damit machen. Wenn Sie die Idee verkaufen und es wird eine Serie da davor hergestellt. Ein Schlager ist das, sage ich Ihnen. Und ich verstehe zufällig etwas davon. Aber geht's zu, Herr Gruber. Es gibt schon so viele Ideen und Patente. Da kommt doch uns einer nicht mit. Sagen Sie das nicht. Da muss nur einer in die richtigen Hände kommen. Ich bin Rechtsanwalt und einer meiner Klienten hat eine riesige Möbelfabrik, speziell Kindermöbel. Also ich glaube, der beißt sofort an, wenn er das zu sehen bekommt. Okay, so Leute von der Industrie, die tragen meistens uns einem gegenüber die Nasen recht hoch. Aber nicht, wenn ihnen sowas geboten wird. Also, Wenn Sie nichts dagegen haben, rufe ich den Herrn an und gebe Ihre Adresse. Ja, aber das Kommoderl da, das kann ich nicht hergeben. Wirklich nicht. Aber keine Angst. Schließlich bin ich Anwalt. Ich meine, das Patent wird Ihnen nicht gestohlen. Es ist ein sehr seriöser Fabrikant. Ja. Wissen Sie, wenn Sie das in Serie herstellen... Na, Sie, dazu ist meine Werkstatt zu klein. Die kann man doch vergrößern, ein paar Leute einstellen. Na, also dazu bin ich zu alt, bitte. Also gut, da verkaufen Sie eben nur die Idee. Sieh, da schaut ein ganz schöner Batzen Geld dabei raus. Na, ich weiß nicht, Herr Gruber. Also, jetzt sagen Sie nicht auch noch, dass Sie kein Geld brauchen. Also, ja. Ich rede mal mit meinem Klienten, gell? Also, ich meine, das müssen Sie mir schon erlauben. Na, also gut, ja, freilich. Ja, aber was ist jetzt mit Ihrer Reparatur? Ach so, ja. Ja, könnte Sie bei mir vorbeikommen und sich die Sache anschauen? Ja. Also, das ist ein Schrank, 17. Jahrhundert, gell? Beim Transporter ist etwas passiert. Aber beim Transport? Dem Meister Eder war bei dem Gespräch gar nicht wohl. Er hat die ganze Zeit darauf gewartet, dass der Rechtsanwalt vom Pumuckl gezwickt wird oder dass ihm was rauffällt oder sowas ähnliches. Aber zu seiner Verwunderung geschah überhaupt nichts. Und auch als der Kunde glücklich draußen war, tobte kein wütender Pumuckl durch die Werkstatt, sondern ganz im Gegenteil, ein recht nachdenklicher Pumuckl saß auf der Schaukel. Du, sag mal, ist ein Batzen Geld viel Geld? Nein, das kommt drauf an. Also ich meine, ist es so viel, dass du dir alles darum kaufen kannst und du mir alles darum kaufen kannst? Geh zu, Pumuckl, wir haben doch alles. Ja, also ich habe zum Beispiel keine so kleine Uhr. Also weißt du, eine, die echt tickt. Und dann habe ich auch keinen solchen Berg Schokolade. Und du schimpfst immer auf die alte Maschine da. Und dein Mantel ist auch alt. Und deine Schuhe sind auch alt. Ja, Pumuckl, ich kenn dich ja gar nicht mehr. Ich hab gedacht, du bist jetzt wütend, weil der Herr deine Kommoden haben will. Gefällt's dir denn nicht? Ja, weißt du, der will ja gar nicht die Kommode haben. Der will ja nur die Idee. Und die Idee ist eine Pumuckl-Idee. Und wenn die jemand kaufen will, bitteschön, bitte. Ich kann mir ja wieder neue Ideen machen, oder nicht? Ja. Es kommt mir ja auf eine oder zwei, fünf, acht Ideen gar nicht an. Also ab morgen habe ich jeden Tag eine Idee. Jeden Tag. Und jeden Tag verkaufe ich eine Idee. Aha. Und jeden Tag gibt es dann einen Batzen Geld für eine Idee. Und jeden Tag kommt ein Mann und sagt, ich bin hingerissen von der Sache. Und das ist doch fabelhaft. Und am Schluss sind hier statt Bretter lauter Batzen Geld, einer neben dem anderen. Also hier einer und hier einer und hier einer. Ja, so einfach, wie es wäre, Pumuckl. Ja, also das mit der Idee, das war wirklich ganz einfach. Ja, jetzt warten wir's ab, ob man da überhaupt nur jemals was davon hört. Aber hören ist doch gar nicht so wichtig. Sehen, Batzen Geld, sehen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, es dauerte nur ein paar Tage und da tauchte tatsächlich ein Mann auf, der sehr elegant angezogen war, der Fabrikant höchstpersönlich. Er stellte sich vor und ließ sich die Pumuckl-Kommode zeigen. Und er war begeistert. Also, ich bin an der Sache außerordentlich interessiert. Mhm. Machen Sie mir Ihre Vorschläge, wie Sie sich die finanzielle Seite der Sache denken. Ja, mei. Ja, da habe ich gar keine Erfahrung, wissen Sie. Ihre Werkstatt ist etwas klein. Ja, ja. Wir machen das in der Fabrik alles in Serie natürlich einfacher und billiger. Ja, natürlich. Nein, mit der Herstellung selber will ich nichts zu tun haben. Ich tät Ihnen nur die Idee verkaufen. Alles andere überlasse ich gern Ihnen, ja. Tja. Wären Sie mit einer einmaligen Abfindung zufrieden? Ja, nein. Sagen wir 3.000 Mark? 3.000 Mark. Erscheint Ihnen das zu wenig? Naja, wenn wir das in Export bringen. Solche Patente ließen sich schon exportieren. Sagen wir 5.000. 5.000? Aber weiter kann ich nicht gehen. Nein, das braucht's auch gar nicht, denn... Also gut, 5.000. 5.000. Aber damit sind alle Rechte bei uns. Ja, freilich, ja. Gut, dann werde ich Ihnen einen Vertrag über die ganze Sache zuschicken. Ja, ist schon recht, ja. Also, Herr Eder... Ich freue mich sehr, dass wir handelseinig geworden sind. Ja, ganz meinerseits, ja. Und dann bis bald. Wiederschauen, Herr Eder. Ja, wiederschauen. Also, so was Komisches, da hört man zu und hört doch nichts. Also, wie das alles klingt, handelseinig, ganz meierseits, Firlefanzielle Seite, Export. Und kein einziges Mal hat er was von Batzengeld gesagt. Na ja, nur, was heißt Batzen? 5.000 Mark hat er gesagt. Das war auch sein Glück. Ich war ja schon nahe daran, ihn zu zwicken. Da hat er immerhin dann davon gesprochen. Jetzt sag mal, ist das eigentlich viel? Also, 5.000 Mark? Ja, das ist schon ein Batzen. Einer bloß, ich will aber viele haben. Ja, jetzt gib Obacht, das sind viele. Jetzt warte mal, ich zeig dir das. Da habe ich 5 einzelne Mark. Ja, 1, 2, 3, 4. Das ist aber nicht viel. Jetzt warte ab, wenn ich 1.000 solche Häuferl hinleg, dann sind das 5.000 Mark. Aha, und wie viel sind 5.000 Häuferl? Viele? Also hier eins und hier eins und hier eins? Na, viel mehr. 1.000 Häuferl, das sind so viel, dass da der ganze Boden voller Mark stickern wird. Der ganze Boden voller Mark? Ja, ja. Das ist ja, also weißt du, also da müssen wir ja die ganzen Sägespäne hier rauskehren, sonst haben wir ja gar keinen Platz für das viele Geld. Soll ich gleich zu kehren anfangen? Na, erstens haben wir es noch nicht, Pumuckl. Und wenn wir es haben, dann legen wir es auf die Bank und nicht auf den Boden. Ja, aber wir haben doch gar keine Bank. Ja. Wir haben doch bloß Stühle. Ja, Forst, es gibt extra Bankhäuser. Ach so, aha, Häuser voller Bänke. Und auf allen Bänken liegt Geld. Das muss ja sehr schön ausschauen. Ja, das sieht sehr schön aus. Ja. Aber jetzt muss ich weiterarbeiten. Halt, ich muss noch was wissen. Was denn? Also wenn, du weißt schon wenn, gell? Ja, wenn. Also wenn ein bisschen weniger Geld auf der Bank liegt, ich meine, dann sieht es doch auch ganz schön aus, oder? Ja, kommt halt drauf an, wie viel weniger. Ja, also so viel weniger, dass der Pumuckl eine kleine goldene Tickuhr kriegt, zum an der Kette um den Hals hängen. Tick-Tick-Uhr, ja. Mhm. Und dass der Pumuckl so einen Berg Schokolade kriegt. Mhm. Und nur was? Ja. Ich hab mal was Schönes gesehen. Was Schönes? Ja. Was war denn das? Also das war, also was man aufzieht und dann drehen sich oben Figürchen und dann spielt Kling-Ling-Ling. Also dann spielt Musik dazu. Oh, das ist so schön. Ach, du meinst das Spieldosen? Ja, ein Spieldosen. Aber weißt du, wenn das so teuer ist, dass unsere Bank ganz leer wird, also dann eben nicht. Na, Pumuckl, das kriegst du alles, weil schließlich doch deine Idee war, oder? Alles, wirklich alles. Sicher? Uhr und Schokolade und Spielt. Oh! Ah! Da zerreißt es mich. Ich zerspringe. Ja. Juhu, Juhassasa. Alles ist da. Der Pumuckl ist reich, als ja, wie ja. ein Scheich. Ja, komm, hupf nicht so mal an. Der Pumuckl ist sprichst du mal was, komm. Oh, also weißt du jetzt habe ich dann alles, was man nur haben kann. Mhm. Also so viel Schokolade, dass ich immer essen kann. Mhm. So viel Klingeling-Musik, dass ich immer vergnügt sein kann. So viel Zeit und so viel Gold um den Hals, dass ich immer reich ja, bin. Ja, für den Kobold ist das schon allerhand. Ja. Nur, wie lang sowas vorhält, das ist halt die Frage. Nein, das ist gar keine Frage. Reich, solange die Uhr tickt, vergnügt, solange die Spieldose spielt und satt, solange der Berg Schokolade da ist. Also, ganz einfach. Oh. Also, was ist der Ideenpumuckl für ein glücklicher und gescheiter und reicher Oberpumuckl. Ober. Jawohl, ein Ober. Ich glaube, er ist fast der König von allen Pumuckeln. Von allen Pumuckeln? Ja, du, ich denke aber, es gibt bloß einen Pumuckl und der bist du. Ja, es gibt auch bloß einen, aber von dem einen, da bin ich der König. Jawohl. Ach so und jetzt ein Gedicht. Jetzt kommt ein Königsgedicht. Ja. Es fängt an mit dem Beginn. Also, pass mal auf. So zum Beispiel. Ich, bei mir fangen die meisten Gedichte nämlich mit Ich mit an. Ich, ja. Ich, weil das so schön ist. Ja, ich habe alles auf der Welt, was mir gefällt. Musik und Schokolade, Kommode mit Schublade und Gold vom Halse bis zum Bauch. Und wenn man horcht, so tickt es auch. Und jeder weiß auf dieser Welt, wir haben Geld. Wir haben Geld. Der Vertrag und das Geld sind tatsächlich gekommen. Natürlich wurde das Geld nicht in lauter einzelnen Markstücken angeliefert, so wie sich's der Pumuckl vorgestellt hat, sondern, wie das so üblich ist, mit einem Bankscheck. Aber für den Pumuckl war das nicht mehr so wichtig. Das Wichtigste war, dass er tatsächlich alle seine Wünsche erfüllt bekam. 20 Tafeln Schokolade und eine lustig bunte Spieldose, auf der sich kleine Holzfigürchen drehten, Und das teuerste? Eine winzige goldene Uhr, die man an einem Kettchen um den Hals tragen kann. La la la, la la la la la la. La la la la la la. Na, halt, halt, da muss ich jetzt noch einen Tanz dazu erfinden. Also vielleicht so. La la la la la la la la. Du musst auch mitsingen. Ja, ja. La la la la la la la la la la la la la la la la. Und jetzt ein Stück Schokolade. So. Gut, gut, gut, Schokolade. Und noch ein Stück. Willst du auch eins? Na, na, danke schön, du bist vertrocknet. Jetzt mache ich die Musik aus. So, weißt du, sonst kann ich nämlich meine Uhr nicht ticken hören. Also jetzt hör auch mal bitte. Hörst du? Die da, die tickt ganz fein. Ganz fein, ja. Und die glitzert fein. Und die hüpft auch mit, wenn ich hüpfe. Ja, ja. Ja. Die ist stoßgesichert. Stoß und hüpfgesichert. Ja, da darf man ruhig umeinander hüpfen. Ja, so, ja, und jetzt ja. Wieder Musik. Und dann singen wir und hüpfen wir und essen wir. Also, pass auf. Also, no, jetzt ist keine Musik mehr da. Ja, dreh halt noch mal dran. Ja, ich dreh ja schon. Oh, wie geht es dem Puh? Muckelgut dem Puh, Muckelgut dem geht's gut. Ja, dem Puh, Muckel mit dem Hut. Ja, dem Puh, Muckel geht's gut. La la la la, la la la, la la la la. Ja, da bin ich schon froh, wenn es so gut geht, ja. Na, die beiden waren richtig vergnügt. Mindestens, nun sagen wir, mindestens eine Stunde lang. Doch auf einmal hörte der Pumuckl auf, herumzuhüpfen. Nicht mehr aufziehen! Nicht mehr aufziehen! Mir ist so komisch im Bauch. Musik macht komisch im Bauch. Nein, nicht die Musik, Schokolade macht dich. Räum sie weg! Räum die Schokolade schnell weg! Wenn ich sie anschaue, dann... ich kann plötzlich keine Schokolade mehr sehen. Ja. Und tu sie in die Schublade. Oh, lass mich raus! Lass mich in die frische Luft! Ja, du wirst sie doch nicht speimen. Ach, nichts werde ich. Ich muss nur raus. Ich muss bitte schnell! Halt, du hast die Uhr noch an. Verlier's nicht. Nein, die hängt ja an der Kette. Natürlich war es dem Pumuckl von der vielen Schokolade schlecht. Es wurde ihm draußen an der Luft zwar ein bisschen besser, aber schon kam das nächste Unglück. Er hatte übersehen, dass ja nur er unsichtbar ist, die goldene Uhr aber sichtbar bleibt. Und so geschah es, dass gerade als er sich ein bisschen erholt auf den Rand einer Kellerfensteröffnung setzte, der Fritz und die Caroline daherkamen. Caroline, komm doch her! Ja, ich komm schon, Fritz. Was ist denn? Schau, was hängt denn da am Kellerfenster? Wo? Na da, ein Kettel mit dem Anhänger. Das ist ja eine Uhr. Au, was hast denn? Warum lässt du denn die Uhr fallen, du ungeschickter Mensch? Halt's doch auf, die rollt ja in das Kellergitter. Halt! Jetzt ist da runtergefallen. So was blöd. Aber glaub mir, die Uhr hat mir einen richtigen Schlag versetzt. Du spinnst ja. Eine Uhr kann doch niemanden einen Schlag versetzen. Jetzt liegt's da drunten. Naja, ich... Komm, Fritz, holen wir einen langen Stecken zum Raufangeln. Schnell! Ja, aber wem gehört dann die Uhr? Weiß ich nicht. Natürlich war die goldene Uhr weg, bis der Fritz und die Caroline mit einem Stecken wiederkamen. Das war sehr verwunderlich für sie. Aber die beiden konnten ja nicht ahnen, dass die Uhr an einem Kobold hing, der inzwischen kreuz und quer durch die Kellergänge sauste, bis er einen Ausgang fand und atemlos wieder bei Meister Eder anlangte. Schnell verstecken, schnell! Gold ist sichtbar und das wollen alle Menschen gleich haben! Weg verstecken! Jeckerl, an das habe ich gar nicht gedacht. Weg verstecken! Natürlich darfst du es nicht auf der Straße tragen, sondern nur bei mir. Aber schau, dafür ist ja der Komodo, dass man es da drin aufhebt. Aber ich will doch keine Uhr zum Aufheben, sondern ich will doch eine Uhr zum Anziehen. Uhr in ja. Kommode, das ist doch dumm. Ja, aber du kannst dich doch nicht allebei mitsamt der Uhr verstecken, wenn jemand kommt. Doch, wenn jemand kommt, verschwinde ich in die Sägespäne. So. Ja, dann bleib gleich drin. Da kommt gerade wer. Grüß Gott, Herr Eder. Grüß Gott. Ah, die Frau Rätinger, grüß Ihnen, Gott. Sie, Herr Eder, ich habe eine große Bitte. Ja. Darf ich mir bei Ihnen ein paar Abfallhölzeln suchen? Mein Mann möchte was dübeln und wir haben kein Stück Holz im Haus. Ja, freilich. Liegen ja genug rum bei mir. Suchen Sie denn noch was raus. Ja. Ja, was? Ja, was liegt denn da in Ihrer Sägespäne? Uhr? Lassen Sie es liegen. Ja, aber Herr Eder, ich wollte es doch nicht wegnehmen. Ich wollte ja bloß... Da! Jetzt ist weg. Also, Ich hab's fein nicht weg. Die muss sie verschlafen haben. Die müssen wir auf der Stelle suchen. Wenn sie in die Hobelspäne verloren geht, nachher heißt's, ich hab's. Nein, die Uhr wird nicht gesucht. Die Uhr bleibt, wo sie ist. Aber nicht in die Hobelspäne. Doch, da sind ihre Grützel und alles andere ist meine Sache, gell? Ja, aber Herr Eder, ich hab doch nichts getan. Ich wollte doch bloß... Ja, so kenne ich sie gar nicht. Ring sie nicht auf. Vergessen Sie es, Frau Rettinger. Ja, doch, da muss ich mich aufregen. Ich lasse mich doch nicht von Ihnen verdächtigen. Ich sag's der Polizei und mein Mann sag ich's auch. Ich hab die Uhr nicht. Ja, Himmel, Donnerwetter, hab ich denn gesagt, dass Sie die Uhr haben? Ich weiß, dass in die Sägespäne drin ist und damit passt er. Ja, ich geh schon. Also der ist schon übergeschnappt. Pumuckl, Doki, her mit der Uhr. Das geht nicht. Die muss man wegtun. Da kriegen wir bloß Scherereien. Ja, aber die Uhr ist doch so schön. Und was Schönes, was weg ist, das ist einfach nicht mehr schön. Jetzt komm, sei gescheit. Wir tun sie in die Kommoderl. Schau, dafür hast du ja die Schubladen. Gold in der eigenen Kommodschubladen. Das ist doch auch was, oder? Gold ist nur was um den Hals und Ticken ist nur was, wenn man's hört. Und eine Uhr ist nur was, wenn man's sieht. Ja, du kannst ja immer wieder in die Schubladen reinschauen. Komm, gib's schnell her, da kommt wer. So, jetzt ist versteckt. In den Kommoderl schaut niemand hinein. Ja, der Herr Gruber. Grüß Gott, Herr Eder. Schön, Herr Gott. Ja, endlich komme ich dazu, Ihnen zu gratulieren. Dankeschön, ja. Ja, ich habe erfahren, es hat alles geklappt. Ja, das schon. Aber? Ja, nichts weiter. War sehr nobel, die Firma. Ach, das habe ich Ihnen doch gleich gesagt. Mhm. Ach, und da steht ja noch, das ursprüngliche Modell. Nicht in die Hand nehmen, nicht die Schubladen aufmachen. Aber, hoppla, bin ich da hingekommen? Das war aber nicht ich. Und jetzt die Sägemehlwolken, wie ich ausschau, überall voll mit Sägemehl. Hab ich's Ihnen nicht gesagt, dass Sie die Schubladen nicht aufmachen sollen? Ja, aber das kann doch nichts mit der Nagelkiste und den Brettern und dem Sägemehl zu tun haben. Ach, ein neues Patent? Ja, aber das verkaufe ich nicht. Und jetzt bürstle ich Sie aus und da muss ich Sie leider bitten, dass Sie gehen. Meine Patente sind zu gefährlich, da herin. So. Auch der Herr Gruber ist gegangen mit dem Gefühl, dass bei dem Herrn Eder etwas nicht ganz richtig ist. Und dann waren die beiden allein, der Pumuckl und der Meister Eder. So führt man sie doch nicht auf. Der hätte doch der Uhr nicht genommen. Ich muss mich aufführen. Ich will mich aufführen. Ich nehme jetzt meine Uhr und verstecke sie auf Nimmerwiedersehen. Jawohl. Und dann habe ich ihm nichts davon. Ich will auch gar nichts mehr davon haben. Und Schokolade will ich auch. Keine mehr haben. Nie mehr! Geh, Pumuckl, jetzt sei doch nicht so. Lass die Spieldosen laufen, dann wirst du wieder lustig. Horch! Aufhören! Das macht mich nicht lustig, sondern traurig. Und außerdem spielt sie immer das Gleiche. Ja, jetzt habe ich gemeint, dass du glücklich bist, wenn du alles hast, was du einbildest. Jetzt hast du eben was Falsches gemeint. Ich habe was Falsches gemeint. Und jetzt haben wir beide was Falsches gemeint und jetzt müssen wir eben was anderes meinen. Jawohl. Weißt du, was ich mein? Auf das viele süße Zeug wäre jetzt ein Radl Wurst gut. Und auf die viele Aufregung ein halbe Bier. Ui, darf ich auch von dem Bier? Ja, aber höchstens drei Schluck. Drei Schluck, ja, und dann vielleicht noch drei Schluck und noch drei Schluck und noch... Du, ich brauche eigentlich eine ganze Bierbank. Na, doch. Es langt schon dein Stuhl, dein Neuer. Setz dir mal her. Und jetzt? Weißt du, wir hätten überhaupt lieber 75 14 Würste kaufen sollen und drei Badewannen voll Bier. Na, das wäre ja wieder ganz das Gleiche, Pumuckl. Wozu brauchen wir denn sonst die vielen Geldbänke? Weißt du, Pumuckl, wenn ich einmal krank werden sollte, ja. Oder wenn wir in Urlaub fahren wollen, oder... Wurst, Magenknurren. Ja, nur langsam. Klingling. Musik, Schokoladeuhr sind schön, doch eine Zeit lang nur. Das Schönste aber auf der Welt ist, wenn mir Wurst auf Teller fällt. Ja. Aber Durst ist noch viel schöner. Prost, Pumuckl, du hast recht. Jawohl, halt, ich auch. Drei Schluck und drei Schluck. Und so ist alles wieder ins Lot gekommen. Alle Aufregung war vorüber. Das Kommoderl steht jetzt hübsch neben dem Pumuckelbett und ihr glaubt gar nicht, wie nett das aussieht. Und wenn man ganz genau Acht gibt, hört man das Ticken der kleinen Uhr aus der Schublade.